Guten Tag. Können Sie mir bitte sagen, wo sich Ihr Büro befindet? Guten Tag. Unser Büro ist in der Schillerstraße. Vielen Dank. Eine andere Frage, ich habe gehört, dass der Film Sommer im Filmcasino läuft. Stimmt das? Nein, das ist nicht richtig. Der Film läuft im Kino an der Hauptstraße. Ah, danke für die Info. Übrigens, wie ist das Wetter heute in Bayern? Im Süden Bayerns wird es am Nachmittag schön, aber nicht sehr warm. Das klingt gut. Und gibt es im Zugrestaurant Zeitungen zu kaufen? Nein, im Zugrestaurant können Sie nur Essen und Getränke kaufen. Zeitungen bekommen Sie am Bahnhof. Verstehe. Und noch eine Frage, ich habe gehört, dass Damenröcke heute 39 Euro kosten. Ist das ein Angebot? Ja, das ist richtig. Heute gibt es einen Sonderrabatt. Perfekt, vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Einen schönen Tag noch.